Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Zweites Abenteuer, Marsch der Toten. Episode 4, die Suchmission. Puh. Also ich höre für heute auf jeden Fall auf zu trinken. Oh, ich weiß auch nicht, ob ich in dieser abgefuckten Waldhütte übernachten will. Feuer? Ja. Danke. Ich kann noch fahren. Ach, mal sehen, wie der Abend wird. Ja. Ist schon schräg alles, oder? Ich fand ja, dass Diego schon am Telefon und in der E-Mail, dass er da irgendwie, keine Ahnung, dass er andere Wörter benutzt hat als sonst. Hm. Als würde er durch ein Aquarium sprechen. Der schleppt was mit sich rum. Vielleicht ist er auch nur ein sehr engagierter, immersiver Game Master, der uns möglichst tief in die Stimmung des Games ziehen will. Vielleicht sollte er einfach mal über einen Arbeitgeberwechsel nachdenken und nicht das halbe Jahr in Kriegsgebieten verbringen. Vielleicht. Wann hast du das letzte Mal mit ihm über seine Einsätze und die ganze Drohnenscheiße geredet? Vor ein paar Jahren? Aber halt nie so richtig. Immer nur, alles gut? Was macht die Arbeit? Und nicht so, ey, wie hältst du das eigentlich aus mit den ganzen Sterbenden, den Explodierenden, dem Elend? Ja. Weißt du, neulich, diese Woche, da saß ich in meinem Büro an einer E-Mail und dachte, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Bildschirm in derselben Fabrik hergestellt wurde wie der von Diego? Geisteskrank. Ja. Ich wüsste gerne, was er wählt. Wahrscheinlich FDP. Immer eine Möglichkeit. Naja. Gut. Euer zweites Abenteuer trägt den Titel Marsch der Toten. Dieses Mal nehmt ihr die Rolle von frisch rekrutierten Kadetten der US-Küstenwache ein. Die es weiterhin gibt, obwohl der Atlantik weg ist. Die es weiterhin gibt, ja. Man hat der Küstenwache seit dem Verschwinden des Meeres eine neue Rolle zugewiesen, die sich im Grunde aber gar nicht so sehr von ihrer alten unterscheidet. Sie ist mit der Überwachung der Wüste vor der ehemaligen Küste Miamis beauftragt worden, die durch den Rückgang des Ozeans entstanden ist. Darüber hinaus kontrolliert sie auch Bereiche des freigelegten Unterwassergebirges weit im Osten, jenseits der Bahamas. Hauptsächlich ist sie aber in der Wüste tätig, weshalb sie auch Wüstenwache genannt wird. Weil in Miami alle Deutsch sprechen. Im Originaltext heißt es natürlich Desert Watch bzw. Guardia del Desierto. Da allerdings David DeCoyle muttersprachlich Deutsch spricht, stammen die deutschen Übersetzungen von ihm. Wüstenwache ist also Kanon. Jedenfalls, um die Hintergründe kurz zu Ende zu erzählen, bei der Überwachung der Wüste zögerten die Verantwortlichen zunächst, weit draußen im Sand Wachtürme und permanente Stationen zu errichten, da man nicht ausschließen konnte, dass das Meer nicht genauso plötzlich zurückkehren würde, wie es verschwunden war. Gleichzeitig war das Gebiet jedoch viel zu riesig, um es mit Helikoptern und Drohnen abdecken zu können. Wir reden von zehntausenden Quadratkilometern. Deshalb baute man schließlich doch ein Netzwerk an Stützpunkten auf. Und wir hocken in einem von den Dingern. Richtig. Ihr seid Kadetten im Außenposten, La Garganta. Wenn ihr kurz auf die Karte vor euch schaut. Genau, hier, also ihr seid hier. Ungefähr 250 Kilometer von Miami in einem akklimatisierten Betonklotz in einer menschenfeindlichen Umgebung. Die nächsten Stützpunkte sind hier, hier und hier. Der Außenposten verfügt über Hubschrauber, geländegängige Fahrzeuge und einen Schwarm an Drohnen. Anders als größere Stützpunkte besitzt ihr keine Biosphäre, in der ihr Pflanzen anbauen könnt, weshalb ihr auf Proviantlieferungen vom Festland angewiesen seid. Ich mach mal die Packung Jalapeno Sour Cream Inferno Chips auf. Wie gesagt, eure Figuren werden für dieses Abenteuer narrativ auf Null gesetzt. Nur Verbesserungen von Fähigkeiten bleiben. Ihr seid also weder tot noch verletzt und erinnert euch an nichts, was zuvor passiert ist. Ein merkwürdig vertrautes Gefühl, als wäre alles um euch herum irgendwie nicht echt und doch normal, als gäbe es eindeutige Muster einer höheren Ordnung, auf die ihr nicht mit dem Finger deuten könnt. Es ist gut und cool, wieder am Leben zu sein. Es ist früher Morgen. Der nächste Schichtbeginn steht bevor. Zusammen mit anderen Soldatinnen wartet ihr im Aufenthaltsraum auf Anweisungen. Hier kann man Kaffee trinken, Tischtennis spielen und Sport schauen. Hier versucht die Organisation, euch mit aller Macht zu suggerieren, dass eure Heimat, die Vereinigten Staaten, nicht weit weg sind, sondern immer bei euch. Die Stationsleiterin Captain Anahita Scooter betritt den Raum. Mein Gott, wie übertrieben sind diese Chips. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Morgen. Dieses Roleplaning ist mir too much. Es wartet einiges an Arbeit. Einheit A, unsere Nachbarstation wartet auf eine Nachschublieferung, die auf der Südwestpassage stecken geblieben ist. Ihre Kontaktperson ist Schweblin. McIntosh weiß Bescheid. Einheit B, für Sie habe ich einen Suchauftrag. Wieder eine Gruppe Pilger. Notruf abgesendet, gestern Nacht um 3.44 Uhr. Zwei Aufklärungsflüge haben jedoch keine Spuren gefunden. Zuletzt gab es im Sektor, in dem wir die Pilgerinnen vermuten, stämmische Aktivitäten. Nehmen Sie also eine Übersetzerin mit. Meines Wissens ist Kobayashi heute auf Abruf. Machen Sie die Pilger ausfindig und seien Sie vor 12 Uhr zurück auf Station. Gegen Mittag rechnen wir mit einem Sandsturm. Also, Leute, wenn ihr mich nicht aufhaltet, snacke ich die Packung weg. Wer oder was sind diese Pilger und wo pilgern die hin? Als Pilgerinnen bezeichnen sich Personen, die von Miami in Richtung Osten aufbrechen, also trotz des Verbotes durch die Wüste marschieren. Sie wandern auf den Spuren eines Mannes namens Levin Copps, der angeblich im Gebirge jenseits der Bahamas verloren gegangen ist. Bekannt wurde Copps durch sein posthum veröffentlichtes Reisejournal »Alles Leben auf dem Meer ist erstorben«. Es umfasst 400 Seiten und bricht am 205. Tag mitten im Satz ab, kurz nach dem Abstieg in die sogenannte Ebene Null. Du musst das nicht ablesen. Du weißt es einfach aus dem Stegreif. Gefunden wurde sein Journal von einer Pilgerin namens Esena Todd, angeblich in einer Gebirgsortschaft. Dazu muss man wissen, die ganze Pilgerbewegung steht dem spiritualistischen Kongress, von dem ihr vielleicht im Zuge des davonfliegenden Gebäudekomplexes gehört habt, nah. Der Kongress war ein Ort, wo sich jeden Abend Menschen trafen, um Thesen und Erklärungen zum Rückzug des Atlantiks, aber auch überhaupt um die Konstitution unserer Wirklichkeit zu diskutieren. Also Aluhüte. Das kann man so nicht pauschalisieren. Meine dazu mal einen Artikel gelesen zu haben. Da ging es darum, dass dieser Kongress, bevor das Ding weggeflogen ist, so ein pseudowissenschaftliches Nest für Verschwörungstheorien war. Ah, das war das. Ja, ja, okay, okay. Also das kann man so nicht stehen lassen. Erstmal war der Kongress vor allem ein Ort, an dem Menschen sich trafen, weil, das muss man sich ja erstmal vorstellen, wie das in den ersten Momenten nach dem Verschwinden des Atlantiks für die Menschen in Miami gewesen sein muss. Dieser unwirkliche Zustand, wo so vieles plötzlich wegbricht und unklar ist. Und dann gibt es da diesen Ort, wo man sich austauscht, in großer akademischer Ruhe, wo einem zugehört wird, wo man... Aluhüte, Aluhüte. Nein, da muss ich... Ist doch egal. Für uns ist doch im Grunde nur wichtig, die Pilger suchen diesen Typ. Levin Copps. Ja, die Pilgerinnen suchen Levin Copps, warum auch immer, und gehen dabei regelmäßig verloren. Und die Küstenwache kümmert sich um die. Ja und nein. Die Pilger suchen weniger Copps als vielmehr das, was er in seinem Journal beschreibt, nämlich einen Ort jenseits der Bahamas, voller kleiner Ortschaften mit einem besseren Leben. Nicht ohne Grund beginnt sein Reisejournal mit der ikonischen Szene, als er eines Abends, nachdem er sein Eisenwarengeschäft in Miami abgeschlossen hat, auf dem Weg nach Hause plötzlich eine innere Stimme hört, die ihm sagt, alles Unnötige und Traurige hinter sich zu lassen. Seinen Beruf, seinen Alltag, seinen Kühlschrank, seine Nachbarn, das Rausbringen des Mülls an bestimmten Tagen, das Wählen politischer Vertreter, das Einkaufen in Supermärkten und das Warten an Ampeln. Woraufhin er beschließt, alleine aufzubrechen. As you do. Und den gab es? Die Pilger gab und gibt es. Ob es Cops gab, ist auch im Kongress umstritten. Es gibt unter anderem die Theorie, dass die Finderin des Journals, Senna Todd, die Texte gefälscht hat, um Karriere als Rednerin im Kongress zu machen. Meine Fresse, du hast dich wirklich reingearbeitet. Ja. Es ist für das Worldbuilding essentiell, möglichst viele Details und Binnenerzählungen des Fiktionsuniversums zu kennen, sonst bricht ja alles in sich zusammen, wenn ich auf eure Rückfragen nicht antworten kann. Hardcore. Aber hey, laut Steam habe ich über 7000 Stunden Dota 2 auf dem Buckel. Also was weiß ich schon von gesundem Zeitvertreib. Und wir sollen jetzt diese Gruppe an Pilgern retten. Retten und festsetzen. Okay. Denn, hatte ich ja gerade erwähnt, die Reisen durch die Wüste sind ja untersagt. Dennoch ist es den Behörden bisher nicht gelungen, den kontinuierlichen Strom an Pilgerinnen zu kappen. Man weiß nicht, wer genau diese Reisen organisiert. Ah, das heißt, unser eigentliches Ziel ist es herauszufinden, wer die Hintermittelsmänner dieser Pilgerfahrten sind. So könnte man es sehen, ja. Wer sind die anderen, mit denen wir ausrücken? Montana Dew, Sabo Kobayashi und Jimbo Slick. Dew ist eure Leitung und war früher bei Homeland Security und davor im Irak. Kobayashi ist Meeresbiologe und Deserteur des japanischen Forschungsschiffs AGS Nichinan, aus deren Besatzung der Japanerstamm hervorgegangen ist. Dazu kommen wir nachher noch. Kobayashi ist euer Übersetzer. Jimbo Slick hat keinerlei militärischen Hintergrund und kam, wie viele Kadetten, die Küstenwache in ihrem Personalmangel einstellte, nur über Umwege hierher. Die wären? Meine Eltern haben eine gut laufende Schweinefarm in Fulda, North Carolina. Aber ich wollte nicht den Rest meines Lebens da verbringen. Meine Schwester und ihr Mann übernehmen hoffentlich das Geschäft. Die sind dafür gebaut, ich nicht. Ha, ha, sehr witzig. Was? Hat dieser Typ auch einen Bruder mit Down-Syndrom? Einen älteren, ja. Der hat also zufällig genau dieselbe Hintergrundgeschichte wie ich. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und bin nach Miami gekommen. Im Grunde war mir egal, wohin, Hauptsache weg von den riesigen Schweinehallen, die alles im Umkreis verpesten. In Fulda war das, ne? In Miami habe ich mich dann mit den unterschiedlichsten Jobs durchgeschlagen. Security, Einzelhandel, Würstchen, Bauchbude. Irgendwann, als ich ohne Arbeit war, lud mich eine Bekannte ein, sie zum Kongress zu begleiten. Sie meinte, es gebe da kostenlose Kurse zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich hatte nichts zu tun und auf eine Weise dachte ich, wenn ich mitgehe, vielleicht würde sie dann mit mir schlafen. Also genug Smalltalk. Wir rücken aus. Sag mal, kann es sein, dass der Autor von diesen Pen and Papers einen Fetisch für autoritäre Settings und so Kommandogebrülle hat? Oder kommt das alles von dir, Diego? Ist schon auffällig. Naja, Gewalt, Töten, Krieg und Konflikt. Das sind für De Coyle nur erzählerische Mittel, um etwas anderes zu erzählen. Ein Drama, eine wichtige Einsicht über das Leben. Ja, mein ja nur. Könnte auch von dir kommen. Ihr folgt eurer Vorgesetzten Montana Dew in die Fahrzeughalle. Dort stehen umgerüstete Toyota Hilux Geländewagen sowie mehrere Quads der Firma Kawasaki. Ich schlage vor, dass ich, Kobayashi und Slick im Hilux fahren. Sie drei schnappen sich Quads. Falls wir uns trennen und wegen der Stürme Funkkontakt verlieren sollten. Um 12 Uhr sind wir alle zurück in La Garganta. Nehmen Sie sich genug Wasser mit. Sind wir bewaffnet? Jeder von euch hat eine Handfeuerwaffe. Im Hilux befinden sich außerdem zwei Maschinenpistolen sowie einen Granatwerfer. Ihr steigt auf eure Quads. Das breite Garagentor fährt sich hoch. Die Sonne bricht herein. Sie ist gleißend hell. Keine einzige Wolke am Himmel. Ihr fahrt aus den Schatten der Station heraus und spürt sofort die sengende Hitze. Ein kleiner Schwarm Drohnen begleitet euch noch ein Stück, ehe sie wieder umkehren. Vor euch liegt eine unwirkliche Dünenlandschaft. Geschwungene Formen, von denen man nicht glauben würde, dass Sand sie annehmen kann. Wie eine Wüste, beschrieben aus der Erinnerung eines Kindes, statisch und durch den Wind doch immer in Bewegung. Wo nur Walskelette versteckt zwischen Dünen an die einstige Anwesenheit des Atlantiks erinnern. Dazwischen funkelt überall der Plastikmüll des verschwundenen Ozeans im Sand. Worldbuilding. Ihr fahrt und fahrt. Nach einer Weile meldet sich Dew über Funk. Wir erreichen das Gebiet. Sehen Sie wenig. Seltsamer Zufall, nicht? dass es ausgerechnet das in unserem Besuch geblieben ist. Das Suchen von kleinen Silhouetten in großen Wellen. Ein Mensch in Not versteckt hinter ihnen, auch wenn er noch so sehr versucht, sich aufmerksam zu machen. Wir schwärmen auf. Stefan, Sie gehen nach Norden. Pampas, Sie nach Westen. Jimenez, Süden. Wir fahren mit dem Wagen das Zentrum ab. Over. Also ich werde nicht over sagen. No fucking way. Ihr trennt euch auf wie befohlen. Eure Zuständigkeitsbereiche liegen einige Kilometer voneinander entfernt. Wir fangen mit Juanita an. Jo. Das Gebiet, das du durchstreifst, ist auf den Karten als das Blumenfeld verzeichnet. Benannt nach den Zehntausenden benutzten Zahnbürsten, die hier aus dem Boden ragen wie keimende Pflanzen. Eine neben der anderen, die Köpfe in Richtung Osten gewendet. Du fährst tiefer hinein in diese versehrte Landschaft, bis du den Rest deiner Einheit weder sehen noch hören kannst. Du befindest dich am Rand des dir zugeteilten Sektors. Wie gehst du vor? Ich nehme mal an, weil unsere Vorgesetzte das ja eben meinte, dass man die tiefen Stellen nur aus erhöhter Position sieht. Right. Wenn das so ist, dann fahre ich auf den Rücken der Dünen entlang und guck links und rechts runter, ob ich da was finde. Du sichtest das Gebiet, hältst regelmäßig an, schaust, fährst weiter. Nach einer Weile stößt du schließlich auf zwei Dinge, die deine Neugier wecken. Du stoppst auf dem Kamm einer hohen Düne. Links von dir im Tal erspähst du, ganz genau kannst du es nicht erkennen, aber es sieht aus wie zerfetzte Stoffbahnen. Zu deiner Rechten, etwas weiter weg, erblickst du eine Art graues Rohr, dessen Ende aus dem Sand ragt. Was möchtest du zuerst inspizieren? Stoffbahn klingt nach, hier hat jemand etwas zurückgelassen. Hier war mal jemand. Aber Rohr finde ich irgendwie spannender. Rohr. Ja, und ich habe die Befürchtung, dass wenn ich zum Stoff gehe, dass ich dann irgendwas aus der Storyline triggere und nicht mehr zum Rohr komme. Dazu kann ich dir keine Auskunft geben. Okay. Rohr. Ja, okay, Rohr. Hast du eigentlich die komplette Chipspackung inhaliert? Mein Gesicht brennt. Vorsichtig fährst du mit deinem Quad den steilen Abhang runter. Immer wieder rutscht deine Kawasaki ein kleines Stück im Sand ab, dennoch schaffst du es ohne Blessuren von der Düne. Unten angekommen stehst du vor dem Rohr, bei dem es sich, wie du nun erkennst, um einen Tunnel handelt. Wie groß? Ein beladener Lastwagen würde durchpassen. Warum würde? Der Tunneleingang ist durch ein engmaschiges Metallgitter verschlossen. Eine menschliche Hand passt gerade so durch. Kann man das aufmachen? Links und rechts sind Nuten, als ließe sich das Gitter hochfahren. Ein Schloss oder Control Panel findest du jedoch nicht. Hätte ich dir nur meine Flex mitgegeben. Die kann auch Metall. Sonst irgendwelche Spuren? Du bist eine aufmerksame Beobachterin. Würfel, um zu sehen, was du findest. Wie hoch? Würfel einfach. 12. Schlecht? Spuren im Sand findest du keine. Allerdings sind im Tunnel noch Abdrücke zu erkennen, vermutlich von Kettenfahrzeugen. Von der Küstenwache? Unwahrscheinlich. Die wickelte die Versorgung ihrer Außenposten und Truppentransporte über die Luft ab, um Überfälle zu vermeiden. Okay, und was gibt's um den Tunneleingang herum? In der unmittelbaren Nähe des Eingangs sind alle Zahnbürsten umgeknickt. Unter einer dünnen Schicht Sand findest du kaputte Bauarbeiterhelme, leere Dosen und einen hellgrünen USB-Stick. Jemand noch ein Bier? Nein. Nee, danke. Was ist mit dem Stick? Der USB-Stick ist schon ziemlich verwittert. Dennoch kannst du entziffern, was auf einer Seite geschrieben steht. Novak Solutions. Ich habe hier draußen kein Internet, oder? Nein. Kann ich mal über Funk nachfragen, was Novak ist? Du gibst die Infos an eure Vorgesetzte durch. Das Signal ist ziemlich mies und verrauscht. Nach einer Weile meldet sich Jude zurück. Novak, das ist ein Life-Science-Konzern in Miami. Wahrscheinlich haben die beim Sandgeschäft mitverdienen wollen. Und der Tunnel ist eine Hinterlassenschaft. Was für ein Sandgeschäft? Sand ist ein wertvoller Rohstoff. In Jamaika, Indien und der Dominikanischen Republik verschwinden immer wieder mehrere Kilometer Sandstrand. Über Nacht gestohlen, in tausenden LKWs. Als die Wüste vor Miami entstand, lockte das Investoren an, die mit Maschinen und Personal anrückten, um Sand abzubauen. Die wurden aber von den Wüstenstämmen angegriffen. Bringen Sie den USB-Stick zur Auswertung mit und suchen Sie weiter nach den Pilgern. Over. Trag dir den USB-Stick in dein Gegenstandsinventar ein. Ja. Lars, Wir springen jetzt zu dir. Oh ja. Dein Sektor ist wesentlich felsiger. Du kommst langsamer voran als Juanita. Allerdings siehst du schon von Weitem etwas, was deine Aufmerksamkeit erweckt. Eine Rauchwolke hinter einem Felsvorsprung. Na dann. Das Gebiet wird sperriger. Im Zickzack kämpfst du dich mit deiner Kawasaki vor, doch irgendwann geht es nicht weiter. Wenn du den Ursprung der Rauchwolke erreichen willst, musst du von deinem Ford absteigen und zu Fuß weitergehen. Okay. Ich bin, wie ihr wisst, ein Echsenmensch und muss daher ständig dagegen ankämpfen, mich nicht in die Sonne zu legen, um meine Körpertemperatur zu regulieren. Aber ich bleibe stark. Du kraxelst auf den Rauch zu. Hinter einem Vorsprung siehst du, dass dort ein Weg verläuft, auf dem zwei Pickup-Trucks stehen. Einer ist abgebrannt. Hinter dem anderen kauern Menschen in Ganzkörperanzügen. Sie tragen Helme, die dich an Astronauten erinnern. Sie scheinen sich um Verwundete zu kümmern. Hey. Ach, ich soll helfen? Ja. Alles klar, ich laufe auf die zu. Sie bemerken dich zunächst nicht. Es sind drei Personen, die stehen können. Eine davon zielt mit einem Gewehr auf einen Felsvorsprung zu deiner Rechten. Eine andere Person deutet auf dich. Ich laufe und laufe und ich laufe, laufe weiter auf die zu mit der Ruhe einer Sonntagvormittagsausstrahlung von der Check 24 Doppelpass mit Frank Buschmann. Die Person winkt dich herbei. Sie signalisiert dir, dass du dich ducken sollst. Du gelangst hinter den Pickup-Truck. Dort liegen zwei Menschen. Eine Person ist in Stücke gerissen worden, vermutlich von einem Sprengsatz. Unterarme und Hände fehlen. Du siehst die Lungenlappen aus der Brust hängen. Das Gesicht weg. Kaum vorstellbar, dass das mal ein Mensch war mit Hobbys, singt in der Dusche, einen Trockner bedient. Siehst du solche Dinge eigentlich oft? Oder erkennt man das aus der Luft nicht? Die zweite verwundete Person atmet noch. Sie hat Angst. Die Person, die dich herbeigewunken hat, will dir gerade erklären, was passiert ist, als es plötzlich links und rechts neben dir einschlägt. Du hörst leises Knattern und direkt um dich herum das Wegchippen von Gestein. Ein Schuss trifft dich in die linke Schulter. Markier dir das auf deinem Character Sheet mit einem X. Hier? Ja, genau. Die Angreiferinnen beschießen euch aus der Deckung von Felsvorsprüngen. Sie scheinen von nur einer Seite zu kommen. Ja, dann rufe ich mal Verstärkung. Hallo! Hallo! Kommt mal her! An dieser Stelle machen wir kurz einen Cut und kommen zu dir, Javier. Du bist mittlerweile im Westsektor angekommen. Okay. Gebiet ist kartiert als Toys benannt, nach den ausrangierten Spielplatzgeräten, die dort überall aus dem Boden ragen. Weil hier ein Unterwasser-Kinderclan lebt. Nein. Weil in den 70er Jahren, nach Reagans Amtsübernahme und dem Beginn seiner Entkernung des Sozialstaats, sämtliche Städte in Florida anfingen, öffentliche Spielplätze zurückzubauen und hier draußen im Atlantik zu entsorgen. Ihre von ausgetrockneten Korallen umhüllten Formen prägen die Landschaft, die du durchfährst. Nach einer Weile stößt du auf eine Vertiefung im Boden, eine steinerne Höhle. Schau ich mir mal an. Vielleicht wollten die Pilger Schatten tanken. Du betrittst die Höhle und schaltest das Licht an deiner Pistole an. Schon bald hörst du nichts außer dem Knirschen deiner Stiefel und den am Ausgang vorbeipfeifenden Wind. An den Wänden beginnst du Ornamente auszumachen. Sie werden immer komplexer, je tiefer du in die Höhle hineinwanderst. Sie kennt viele Windungen, aber keine Abzweigungen. Möchtest du weitergehen? Natürlich. Die Wände beginnen zu schimmern. Du gehst, leuchtest vorsichtig alles aus, bis du hinter einer Kurve plötzlich auf das Ende der Höhle stößt. Und da steht ein regungsloser Mensch vor einem Snackautomaten. Ich frage, ob ich helfen kann. Keine Antwort. Du näherst dich der Figur. Dein Lichtkegel erleuchtet sie. Es ist ein Mann. Er steht seitlich zu dir. In einer Hand scheint er etwas zu halten. Du näherst dich. Er steht vor dem Automaten, aus dessen Inneren warmes Licht kommt. Du rufst ihm zu, er reagiert nicht, starrt apathisch durch das Glas. Langsam kannst du sein Gesicht erkennen, seine Augenbrauen, seine Nase, die Kontur seines Schädels. Du erkennst ihn. Es gibt keinen Zweifel. Du kennst dieses Gesicht. Du kennst es, Javier, weil es deins ist. Du siehst dich selbst in dieser Höhle. Nicht ein Spiegelbild, sondern dich selbst. Und dir wird plötzlich klar, dass du die ganze Zeit nur eine Rolle gespielt hast. Eine Nebenfigur, die alle mehr oder weniger gleich sind. Diese Figur in der Höhle bist du, Javier. Deine Träume, mal Bergsteiger zu werden, dein politischer Idealismus, deine Kindheitsreisen zu deinen Großeltern in Izmir, deine Erinnerung an den größten Autobahnunfall in der Geschichte der Bundesrepublik, deine Mutter, die den Unfall, wie du, durch ein Wunder überlebte, dann aber nur ein Jahr danach so krank wurde. Und jetzt stehst du da in dieser Höhle und erinnerst dich an den Moment nach dem Schwimmunterricht in der 9. Klasse, als dein Vater dir am Telefon gesagt hat, dass du sofort heimkommen sollst. Du standest vor dem Snackautomaten und wolltest dir gerade ein Pickup kaufen, als der Anruf kam. Und natürlich weißt du, dass das nur heißen kann, dass es deiner Mutter schlecht geht, dass etwas nicht geklappt hat. Und jetzt stehst du da, vor dem Automaten, mit dem Telefon in der einen und dem 1-Euro-Stück in der anderen Hand, während deine Klassenkameraden hinter dir ungeduldig werden. Du hörst sie nicht, als du die Münze einwirfst, die Nummer für den Schokoriegel ins Nummernfeld eintippst und die Maschine in Gang setzt. Du starrst auf die Metallspirale, wie sie sich dreht und dreht und dreht und das Pickup langsam nach vorne schiebt und du denkst an deine Mutter und an den größten Autounfall in der Geschichte der Bundesrepublik und an deinen Vater, während sich die Spirale weiter dreht und den Riegel unaufhaltsam auf den Abgrund zuschiebt und du wünschst dir in diesem Moment nichts mehr, als dass die Spirale sich niemals zu drehen aufhört. Das habe ich dir nie erzählt. Woher weißt du das? Was? Oder habe ich das erzählt? Was denn? Na genau das. Das mit deiner Mutter? Hä? Na klar. Du hast doch damals bei uns gewohnt, als dein Vater die ganze Zeit bei ihr im Krankenhaus war. Ich meine nicht ihren Krebs. Ich meine genau diese Erinnerung. Diese ganz konkrete Erinnerung. Diese sehr spezifischen Gefühle in diesem Moment im Schwimmbad. Nach dem Sportunterricht von Frau Rakoschi. Ach so. Hä? Es gibt eigentlich nur zwei Personen, denen ich das so erzählt habe. Spooky. Spooky. Ich finde das nicht wirklich witzig. Auch das mit dem Pickup? Alles. Das Pickup, das Handy, das Nummernfeld, einfach alles. Oder spinne ich gerade? Habe ich dir das mal besoffen erzählt? Du stehst in der Höhle, der Mann rührt sich nicht. Wie verhält sich Javier? Im Ernst, sag mal, woher weißt du das? Ich war deshalb... Ja, also... Ich habe viele Jahre davon geträumt, wie ich vor diesem Automaten stehe und einfach nichts machen kann. Und das wurde immer schlimmer. Irgendwann sah ich den Automaten, wenn ich nur kurz die Augen schloss und dann selbst am helllichten Tag mit offenen Augen beim Autofahren. Das war der Moment, wo ich mir Hilfe gesucht habe. Ich wusste nicht, dass du in Behandlung warst. Im Studium. Fast 2 Jahre. Ich bin auch mal zusammengeklappt, weil ich meine Augen nicht mehr schließen wollte. 4 Tage war ich wach. Javier ist paralysiert von der Situation. Er rührt sich nicht. Wir springen deshalb wieder zu Juanita. Du hast mittlerweile den Notruf von Lars erhalten. Wie? Moment mal, stopp. Sag mal, ohne Scheiß jetzt, was geht hier ab? Juanita, wie reagierst du auf den Notruf deines Kameraden? Ist irgendwas, was ich nicht weiß, Diego? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal im Spiel. In Ordnung? Danach können wir über alles sprechen und du wirst sehen, alles wird sich klären. Vertrau mir. Was tut also Juanita? Oh Gott, also ich fahr zu Dings hier, Lars, ja. Du schwingst dich wieder auf dein Quad und fährst zu deinem Kameraden in Not. Die Fahrt dauert einen Moment. In der Zwischenzeit nochmal die Frage an dich, Javier. Möchtest du ebenfalls dazu stoßen? Was geht hier ab, Mann? Lass uns später darüber sprechen, ja? Keine Ahnung. Ja. Gut. Auch Javier begibt sich in Richtung Süden? Ich check's nicht. Ihr nähert euch auf euren Quads der Position von Lars und seht euch gegenseitig aus unterschiedlichen Richtungen anrasen. Auch eure Vorgesetzte kommt in diesem Moment angefahren. Sie spricht Lars über Funk ermutigende Worte zu. Ihr hört das Prasseln von Gewehren. Ja, vielleicht zusammenbleiben und die gebündelt angreifen? Ihr fahrt nebeneinander auf eine Menschengruppe zu, die Stellung bezogen hat. Sie sehen aus wie Beduinen oder so, wie ihr euch Beduinen vorstellt. Als sie euch bemerken, eröffnen sie das Feuer. Sofort Deckung einnehmen! Ich werfe mich hinter mein Quad in den Sand. Auch der Toyota Hilux hält an. Yu, Kobayashi und Slice steigen aus. Sie eröffnen das Feuer. Es wird erwidert. Lars, du bekommst mit, dass die unbekannten Angreiferinnen unter Druck stehen. Hektisch verlagern sie ihre Aufmerksamkeit und beginnen den Geländewagen, hinter dem Dew, Slice und Kobayashi Schutz suchen, unter Maschinengewehrbeschuss zu nehmen. Ich werfe eine Granate da hoch. Du hast leider keine. Hatten wir nicht einen Granatwerfer im Auto? Korrekt. Dann renne ich mal darüber und hol den. Ihr steht unter kontinuierlichem Beschuss. Würfel unter 10, um unbeschadet zum Truck zu springen. 11. Du rennst zum Hilux, der bereits durchlöchert ist, wirst dabei in die Wade getroffen, kannst aber weiterlaufen und dich hinter den Wagen werfen. Markiere dir die Verletzung. Du schnappst dir den Granatwerfer, mal sehen, wie treffsicher du bist. Daneben, zu kurz. Es prasselt weiter auf den Geländewagen ein. Slice, der neben dir kniet, wird am Kopf getroffen und fällt in den Sand. Dew beugt sich zu ihm. Sie befiehlt euch den sofortigen Rückzug. Noch eine Granate. Sie schreit dich an. Man müsse den verwundeten Slice sofort hier wegbringen. Okay, noch einen. Wieder daneben. Wieder zu kurz. Dew wiederholt ihren Befehl. Es sind zu viele. Wir werden sterben, wenn wir hier bleiben. Aber wohin sollen wir denn fliehen mitten in der Wüste? Ja, komm, noch eine Granate. Yeeha! Ein Volltreffer mitten in die Gruppe der Angreifer. Rauch steigt auf. Kurz darauf wird das feindliche Feuer eingestellt. Ihr könnt sehen, wie sie auf Pferden, Quads und riesigen Anacondas fliehen. Sie tragen Verwundete und oder Gefangene davon. Schon bald sind sie außer Reichweite. Was ist mit Slice? Du wendest dich deinen Kameraden zu. Slice ist tot. Auch Dew wurde schwer getroffen, in Hals, Brust und Bauch. Ihre Augen sind erst glasig, dann starr. Sie atmet nicht mehr. Von den NPCs ist nur noch Kobayashi am Leben, unverletzt. Er fällt dir um den Hals. Immer diese Nebenfiguren. Und ich. Wir haben es verstanden. Du bist noch bei den Menschen in Ganzkörperanzügen, die das ursprüngliche Ziel des Angriffs waren. Dort findet ihr drei euch wieder zusammen. Wir ordern einen Helikopter an. Du funkst zur Station durch, doch hörst nur Rauschen. Die elektrostatischen Wellen des sich nähernden Sandsturms blockieren die Frequenz. Eine Wand aus Sand, die sich über die Wüste schiebt, wo sich Millionen von Tonnen an Gesteinskörnern und achtlos entsorgter Elektroschrott aneinanderreiben und jede Telekommunikation unterbinden. Sorry. Aber ich finde das immer noch extrem seltsam mit dem Doppelgänger und dem Schwimmbad. Die Menschen in Ganzkörperanzügen, denen ihr das Leben gerettet habt, sprechen euch auf Japanisch an. Kobayashi übersetzt. Danke für eure Hilfe. Kein Thema. Wir sind auf der Suche nach einer Gruppe von Pilgerinnen. Auf unserer Patrouille haben wir zwei Personen aufgelesen, die ihr Pilger nennt. Sie waren erschöpft, ausgehungert und sonnenverbrannt. Wir wollten sie in unsere Basis bringen, doch gerieten in den Hinterhalt. Der vordere Teil unseres Konvois konnte entkommen. Bei ihnen war eine Frau. Wir transportierten einen Mann, die Händler haben ihn jedoch verschleppt. Ihr seid eingeladen, uns in unsere Basis zu begleiten. Wir bringen euch zur Frau, die ihr Pilgerin nennt. Aha. Ihr habt jetzt also mehrere Optionen. Ihr könntet das Angebot der Japanerinnen annehmen, ihr könnt zurück zu eurer Station fahren. Oder ihr könnt auf eigene Faust aufbrechen, um die Händlerinnen zu verfolgen, die ihr gerade in die Flucht geschlagen habt. Was für Händler eigentlich? Und was für Japaner? Dazu komme ich noch. Da ja dieser Sandsturm angekündigt ist, sind wir wahrscheinlich gut beraten, irgendwo Schutz zu suchen. Deshalb Japanern folgen, würde ich sagen. Okay, von mir aus. Die Japanerinnen laden ihre Toten auf und fahren los. Ihr folgt ihnen auf euren Quads. Kobayashi setzt sich hinten bei Lars drauf. Was war nochmal Kobayashis Hintergrundstory? Ich war selbst einst beim Stamm der Japaner. Viele denken, ich sei aus ideologischen Gründen zur Küstenwache übergelaufen. Dabei ist die Bezahlung einfach nur besser und das Essen fleischhaltiger als an Bord der HGS Nichinan. Sag nochmal, was ist die HGS Nichinan? Das da, sagt Kobayashi bedeutungsgeladen und deutet mit dem Zeigefinger in die Fahrtrichtung, wo in der Ferne in einem fast filmischen Moment ein riesiges, gestrandetes Schiff erscheint, umgeben von einer dicht bewachsenen Flora mitten in der Wüste. Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Zweites Abenteuer, Marsch der Toten. Episode 4, die Suchmission. Mit Diego Game Master, Stefan Konarske. Alba Juanita, Lisa Hirdina. Beli Travier, Tana Scheintürk. Cobra Lars, Sebastian Zimmler. Scooter, Melina von Gagan. Slick, Sebastian Miro. Du, Marie Löcker. Kobayashi, Heiko Raulin. Komposition, Nikolai von Salwitz. Regie, Iris Drögekamp. Produktion, Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2022.